Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Es ist eine rätselhafte Beziehung, die zwischen Tierforscherinnen und großen Tieren besteht. Berühmtestes Beispiel ist die amerikanische Verhaltensforscherin Diane Fossey, deren Buch Gorillas im Nebel Millionen Leser faszinierte und auch als Verfilmung ein großer Erfolg wurde. Die neuseeländische Meereswissenschaftlerin Dr. Ingrid Fisser ist eine dieser Forscherinnen, die magisch von großen Tieren angezogen werden. Ihre Forschungsobjekte sind Orcas, beziehungsweise Schwertwale, wie ihr deutscher Gattungsbegriff lautet. Orcas sind Meeressäuger aus der Familie der Delfine. Sie können bis zu 8 Tonnen schwer und 10 Meter lang werden und sind so die größten ihrer Art. Charakteristisch ist ihre schwarz-weiße Färbung. Der Rücken ist schwarz, während der Bauch und ein Fleck hinter jedem Auge weiß abgesetzt sind. Wie ein schwarzes Schwert ragt ihre schmale Rückenflosse aus dem Wasser. Daher der Name Schwertwal. Da Orcas keine natürlichen Feinde haben, ist ihre Lebenserwartung mit durchschnittlich 50 Jahren relativ hoch. In Ausnahmefällen können sie auch bis zu 100 Jahre alt werden. Die Weibchen werden frühestens mit 6 Jahren geschlechtsreif, doch bekommen sie ihr erstes Kalb meistens erst ab dem 12. Lebensjahr. Mutter und Jungtier verbindet von Anfang an eine extrem starke Bindung. Im Laufe ihres Lebens bekommt eine Schwertwalkuh nicht mehr als 6 Junge. Orcas werden populärwissenschaftlich auch Killerwale genannt, wegen ihrer scheinbar brutalen Jagdmethoden. Sie sind Fleischfresser. Ihre Beute sind alle Arten von Meerestieren, derer sie habhaft werden können. Von Robben über Stachelrochen bis zu Haien. Aber auch andere Wale, vor allem deren Jungtiere, sind vor ihnen nicht sicher. Der Begriff Killerwale haftet ihnen dämonisierend an, obwohl sie eigentlich sehr soziale und intelligente Tiere sind. Faszinierende Forschungsobjekte jedenfalls, die Ingrid Fisser schon ein halbes Leben lang beschäftigen. In einem Haus an der Ostküste der Nordinsel Neuseelands befindet sich die Zentrale ihres Forschungsprojektes. Hier laufen die Fäden ihres wissenschaftlichen Netzwerks zusammen. Ingrid ist eine der führenden Orca-Experten der Welt und arbeitet mit Meereswissenschaftlern in anderen Erdteilen zusammen, in denen auch Orcas vorkommen. Von ihrem Schreibtisch aus kann sie die neuseeländischen Orca-Familien beobachten, wenn sie an ihrem Küstenabschnitt vorbei patrouillieren. Ingrid Fisser ist eine schlanke Mitvierzigerin mit langen blonden Haaren. Sicher hätte sie mit ihrer Entschlossenheit auch in anderen Berufen Karriere gemacht, wenn es nicht früh in ihrem Leben eine entscheidende Weichenstellung in Richtung Orcas gegeben hätte. Schon als Kind war sie eine Wasserratte. Ihre holländischen Eltern segelten mit ihr um die Welt. Im Pazifik ist sie zum ersten Mal Orcas begegnet und war sofort fasziniert von ihnen. Später studierte sie Meeresbiologie und hängte noch einen Doktor in Philosophie an. Orca Hotline, Ingrid speaking. Good, thank you. How are you? Orca-Alarm für Ingrid Fisser. Jemand hat an der Küste Orcas gesichtet und Ingrid muss sofort los. Die Meereswissenschaftlerin ist ständig auf Abruf. An allen Küsten des Landes hängen Plakate mit ihrer Telefonnummer, damit sie sofort von Orca-Sichtungen erfährt. Ihr Boot hängt abfahrbereit am Heck ihres Geländewagens vor der Tür. Von nun an zählt jede Minute. Ingrid darf keine Zeit verlieren. Bis sie ihr Boot im Meer hat, können die Orcas schon einige Kilometer weiter sein. An einer malerischen Bucht lässt Ingrid ihr Boot zu Wasser. Wie die meisten Neuseeländer hat sie von klein auf gelernt, mit Boot und Anhänger umzugehen. Mit Vollgas rast sie los in Richtung Orcas. Auf halbem Weg trifft sie in einem Boot den Fischer, der sie alarmiert hat. Dessen Hund ist außer sich vor Jagdeifer. So große Fische hat er noch nie gesehen. Während Ingrid mit einer Hand das Boot steuert, protokolliert sie mit der anderen ihre Beobachtungen ins Diktaphon, filmt abwechselnd mit einer Videokamera und macht Fotos. Eine Gruppe von 5 Orcas hat sich zu ihrem Boot gesellt. Sie schwimmen langsam auf- und abtauchend nebenher und blasen beim Atmen Wasserfontänen in die Luft. Ingrid macht sich fertig zum Schnorcheln. Sie will mit den Orcas schwimmen und sie dabei filmen. Langsam gleitet sie mit ihrer Unterwasserkamera ins Meer. Ihr Neoprenanzug ist pechschwarz, wie die Orcas. Die Orcas scheinen keine Scheu vor Ingrid zu haben und zeigen auch keinerlei Aggression. Mühelos gleiten sie durchs Wasser und behalten sie dabei immer im Blick. Ingrid muss sich anstrengen, um mit ihnen mitzuhalten und den Blickkontakt, also ihr Interesse, aufrechtzuerhalten. Orcas sind gesellige Tiere, aber sie langweilen sich auch schnell. Wie die Delfine gehören sie zu den intelligentesten Lebewesen der Erde. Ihr Hirn ist 4-mal so groß wie das menschliche und laut neurologischen Untersuchungen weitaus komplexer strukturiert. Orcas haben nach dem Pottwal das 2. größte Hirn aller Lebewesen auf der Erde. Nach einem langen Tag auf dem Meer kehrt Ingrid zu ihrem Haus zurück, um die Ergebnisse ihres Ausflugs auszuwerten. Sie fließen in eine Datenbank mit Tausenden von Fotos und Videos ein, die zur Identifizierung der Orcas und Erforschung ihres Verhaltens dienen. Von jedem in Neuseeland gesichteten Orca hat sie einen Steckbrief mit Foto und Beschreibung. So Coru with the twisted over top. Das ist Coru mit der geknickten Spitze. Und das ist Korkenzieher mit der verdrehten Flosse, weiß nicht, wie das passiert ist. Und Anzac mit der ausgefransten Schwanzflosse, der wurde von einem Boot überfahren. Schiffe und Boote sind die größte Gefahr für Orcas. Da sie sich vor Menschen und ihren Booten nicht fürchten, werden sie immer wieder überfahren und dabei nicht selten schwer verletzt. Ingrid schätzt die Zahl der in Neuseeland heimischen Orcas auf rund 170. Davon hat sie die meisten identifiziert, fotografiert und katalogisiert. Jeder hat von ihr einen Namen bekommen. Orcas kommen weltweit vor. Ihr Jagdrevier jedoch sind die Küstengewässer. Ingrid hat herausgefunden, dass die neuseeländischen Orcas 3 große Gruppen bilden, die immer wieder zusammen gesehen werden und gemeinsam an verschiedenen Küstenabschnitten auftauchen. Sie sind standorttreu, das heißt, sie leben nur an Neuseelands Küsten, umkreisen diese aber regelmäßig, ein Revier von mehr als 10.000 Kilometern Länge. Oft finden sich Orcas auf der mütterlichen Linie zu einer kleinen Gruppe zusammen. Sie unterhalten soziale Beziehungen zueinander wie Großfamilien. Ingrid nennt das eine Orca-Kultur. Was fasziniert sie so an diesen Tieren? Sie faszinieren mich auf 2 verschiedenen Ebenen. Ich habe eine wissenschaftliche Beziehung zu ihnen, sie sind ein Forschungsobjekt. Und dann habe ich eine sehr persönliche Beziehung zu ihnen. Ich bete sie an. Es ist mehr als eine Leidenschaft. Ich bin besessen von ihnen. Das glaubt man gerne, wenn man die vielen Spielzeug-Orcas auf ihrem Schreibtisch sieht. Auf dem Sofa daneben sitzt ein Orca aus Fließstoff zum Knuddeln. Und von Plakaten an der Wand schauen einen schwarz-weiße Orca-Gesichter an. Sie sind etwas, das mich unheimlich anzieht. Alles, was mit ihnen zu tun hat, ist so beeindruckend. Ihr Jagdverhalten, ihre Sozialstruktur, wo sie leben, alles ist so unglaublich. Du findest eine Antwort und sie führt zu 109 Fragen. Die Videoaufnahmen ihres letzten Tauchgangs sind gut geworden. Mit majestätisch lässigem Flossenschlag gleiten die tonnenschweren Kolosse durchs Wasser. Mit den Orcas zu schwimmen ist so beeindruckend, weil sie so groß sind und so mächtig. Sie haben diese unglaubliche Aura um sich und gleichzeitig sind sie so elegant. Sie machen eine kleine Bewegung mit der Flosse und ich schwimme wie eine Verrückte, um mitzuhalten. Sie bewegen sich kaum und gleiten nur einfach so vorbei. Manchmal kommt ein Kleiner und späht in die Kamera, schaut dich an. Dann spürst du diese Verspieltheit und ihre schelmische Art. Sie scheinen wirklich keine Angst zu haben, was ungewöhnlich ist, denn die meisten Tiere haben ja Angst vor Menschen. Orcas sind verspielte Tiere. Mit interessanten Angewohnheiten. Ein weites Feld für eine Verhaltensforscherin wie Ingrid Fisser. Alle Orca-spezifischen Kunststückchen hat sie auf Video dokumentiert und klassifiziert. Orcas machen oft, was ich einen Spionierhopser nenne. Sie kommen mit dem Kopf aus dem Wasser, um sich umzuschauen, meistens wenn sie auf Nahrungssuche sind, aber auch um zu sehen, was wir Menschen so treiben. Flossenklatschen ist ein Signal, um andere Orcas in der Umgebung auf sich aufmerksam zu machen. Das Klatschen kann man unter Wasser auf weite Entfernung hören. Wie die Delfine schießen auch die Orcas gerne senkrecht wie ein Torpedo aus dem Wasser, drehen sich pirouettenhaft um sich selbst und lassen sich geräuschvoll wieder ins Wasser klatschen. Ein Zeichen purer Lebensfreude. Wenn Orcas die auf seichtem Meeresgrund eingebuddelten Stachelrochen jagen, machen sie einfach einen Kopfstand. Ihre Flossen schlagen dann an der Oberfläche, während es dem Stachelrochen im Sand an den Kragen geht. Kaum zu glauben, Orcas jagen auch Haie. Ingrid hat es erlebt, aber leider nicht filmen können. Sie demonstriert das Jagdmanöver mit einem Spielzeughai und einem Spielzeugorca. The shark's just swimming along doing his own thing and the orca will swim past. Die Orcas verfolgen den Hai, kreisen und beobachten ihn. Dann schwimmt ein Orca unter den Hai und treibt den Hai mit einem Flossenschlag an die Oberfläche. Wenn der Hai an der Oberfläche ist, schwimmt ein Orca an ihm vorbei und der Hai denkt, die Gefahr ist vorbei. Stattdessen hebt der Orca seine Schwanzflosse und lässt sie wie ein Karateschlag auf das Rückgrat des Hais krachen. Dann können die anderen Orcas kommen. Das Essen ist serviert. Und noch eine soziale Angewohnheit. Killerwale teilen ihre Beute mit anderen. Sie jagen gemeinsam und sie fressen gemeinsam. Eine Jagdszene hat Ingrid an einem Strand in Patagonien gefilmt. Die dort siedelnde Robbenkolonie ist für Orcas so etwas wie eine offene Pralinenschachtel. Unwiderstehlich. Langsam schwimmen sie am Strand entlang. Ihre schmale Rückenflosse ist kaum zu sehen. Dann kommt der Angriff. Ein Orca schießt mit kräftigem Flossenschlag und wie ein Surfer die Brandungswelle nutzend bäuchlings auf den Strand und schnappt sich seine braune Praline. Dieses Jagdverhalten brachte den Orcas den Beinamen Killerwale ein. Und tatsächlich sind sie perfekte Jäger. Wie steht Ingrid zu diesem Killer-Image? They're killers, I mean. They kill sharks. Klar sind sie Killer. Sie töten Haie und Delfine. Aber sie töten nur, um zu fressen. Sie sind gefährliche Fressmaschinen. Sie haben große Zähne und die greifen ineinander wie ein Reißverschluss. Aber obwohl sie Fleischfresser sind, gibt es keinen Nachweis, dass sie jemals Menschen angegriffen haben. Zumindest nicht in freier Wildbahn. Ihre Angewohnheit, Robben und Stachelrochen in seichten Küstengewässern zu jagen, bringt die Orcas aber oft auch in Schwierigkeiten. Ein wahres Drama war die Strandung von Ben, Ingrids Lieblingsorca in Neuseeland. Eines Nachts blieb er auf der Jagd nach Stachelrochen am Strand hängen. Zum Glück hatten Anwohner Ingrid sofort alarmiert und sich um Ben gekümmert. Sie gossen Wasser auf seine Haut und bedeckten sie mit nassen Handtüchern. Orcas atmen auch durch die Haut. Wenn sie austrocknet, ersticken sie qualvoll. Mit Hilfe eines Baggers konnte Ben auf eine Art Ponton gehoben werden. Ingrid war außer sich vor Sorge. Während der ganzen Operation drohte Bens tonnenschweres Eigengewicht, die inneren Organe zu zerquetschen. Seine Überlebenschancen waren gering. Schließlich gelang es Ingrid und ihren Helfern aber doch, Ben mit dem Ponton aufs Meer zu schleppen, wo er sich freischwamm. Einmal im Jahr reist Ingrid als Lektorin auf einem Kreuzfahrtschiff in die Antarktis. Auch dort gibt es Orcas und Ingrid hält an Bord Vorträge über ihre Forschungsarbeit. Auf einer ihrer letzten Kreuzfahrten gelangen Ingrid einmalige Videoaufnahmen. Jagdszenen aus der Antarktis. Ein Drama, das sich über mehrere Akte erstreckt und die Zuschauer immer wieder in Atem hält. In dem Video sieht man eine Gruppe von 7 oder 8 Orcas, die versuchen, eine Robbe von einer Eisscholle zu stoßen. Eine Zeit lang scheint die Walgruppe die Situation zu studieren. Immer wieder kommen einzelne Orcas mit dem Kopf aus dem Wasser, was Ingrid den Spionierhopser nennt, und versuchen herauszufinden, wie sie die Robbe von der Scholle bringen können. Die hat sich ängstlich in die Mitte der Scholle zurückgezogen. Das ist der sicherste Platz für sie. So there's a small orca here watching. Ein kleiner Orca schaut dabei zu, denn das ist eine Lehrstunde. Eine ganze Reihe von Orcas nehmen daran teil, einige Erwachsene und mindestens ein Junge. Alle Orcas spähen die Robbe aus und die Eisscholle wird immer kleiner und kleiner. Einige Orcas machen Luftblasen, andere drehen die Eisscholle herum und versuchen sie zu positionieren. Die Jagdtaktik der Orcas ist eine erstaunliche Koordinationsleistung, die jahrelanges Training erfordert. Nach einiger Zeit kommen sie zum Schluss, dass sie das Eis aufbrechen müssen, um an die Robbe ranzukommen. Dafür machen sie gemeinsam Wellen. Immer mehr Eisstücke brechen ab, die Scholle wird kleiner. Zwischendurch schauen sie wieder per Spionierhopser nach, ob die Robbe noch da ist. Dann der nächste Schachzug. Die Orcas schieben die Scholle gemeinsam aus dem Eisfeld. Sie soll im offenen Meer schwimmen, damit ihre Wellen besser wirken. Dann das scheinbare Finale. So one orca stays here and holds the ice into position. The other orca swim away and then from the bottom of the frame there will be four orca. Here they come. Ein Orca bleibt zurück und hält die Eisscholle in Position. Die anderen schwimmen davon. Und hier kommen sie zurück, vier auf einmal. Machen eine große Welle und spülen die Robbe von der Scholle. Dann schnappen sie zu und ziehen sie unter Wasser. Pass auf, hier kommt die Robbe wieder hoch, im Maul eines Orcas. Er hebt sie aus dem Wasser und man denkt, das war das Ende der Robbe. Aber falsch gedacht. Sie schubsen sie auf eine andere Eisscholle zurück und das ganze Spiel beginnt von neuem, nur um das kleine Kalb zu trainieren. Und sie haben es auf dem Eis gelegt und sie haben das ganze Ding wieder gemacht. Just to train the little calf. Ingrid hat auch herausgefunden, dass die antarktischen Orcas und die neuseeländischen unter Wasser vollkommen verschieden klingen. Das heißt, sie haben verschiedene Sprachen. Hier die antarktischen Orcas. Und hier die neuseeländischen. In den letzten Jahren musste sich Ingrid fast ausschließlich mit Orcas in Gefangenschaft beschäftigen. Das heißt mit domestizierten Orcas, die in Delfinarien und Meeresaquarien wie der amerikanischen SeaWorld-Kette Kunststückchen aufführen. 2009 gab es in Spanien den ersten Fall eines Orca-Trainers, der von seinem Orca getötet wurde. Weitere Vorfälle dieser Art folgten und Ingrid wurde immer öfter als Gutachterin zu Gerichtsverfahren gerufen, in denen es um Schadensersatzklagen ging. Ihre Aussage war immer die gleiche. Ich habe nie irgendeine Aggression eines Orcas in freier Wildbahn erlebt. Es gibt keine Berichte von Orcas, die in freier Wildbahn Menschen angegriffen haben. Und jetzt gibt es auf einmal vier Fälle von Orcas in Gefangenschaft. Nach den Todesfällen deckten zwei Dokumentarfilme die Hintergründe des weltweiten Handels mit Orcas auf, in dem die amerikanische Delfinarienkette SeaWorld eine dubiose Rolle spielt. SeaWorld bezahlt bis zu 10 Millionen Dollar für einen lebenden Orca. Ein unwiderstehlicher Anreiz für Delfinarien in aller Welt, so auch für eines in Holland. In the past they had taken Orca from the wild. Sie hatten in der Vergangenheit wilde Orcas gefangen. Sie hielten sie für ein paar Wochen oder Monate oder Jahre und haben sie dann an SeaWorld verkauft. Das heißt, sie haben Orcas gewaschen, so wie man Geld wäscht. Ein Orca ist über 10 Millionen Dollar wert. Es ist Geldwäsche, nur in der Form eines Wales. Ingrid kennt auch die Geschichte von Morgan, einem jungen Orca-Weibchen, das in Holland gefangen gehalten wurde. 18 Monate in einem Wassertank, der nur etwas größer war als sie selbst. Dann wurde sie an das Delfinarium in Spanien verkauft, wo ein älterer Orca sie wiederholt brutal angriff. She's got over 650 bite marks on her that I've photographed. Sie hatte über 650 Bisswunden, die ich alle fotografiert habe. Und sie war so gestresst, dass sie am Beton gekaut und ihre Zähne bis aufs Zahnfleisch abgeschliffen hat. Nun, das Aquarium gehört einem Deutschen. Es ist in Holland registriert, ist aber in Spanien. Und sie tun das, weil sie natürlich die Gesetze umgehen wollen. Und jetzt besitzt SeaWorld Morgan. Es gibt auch immer wieder Berichte von Orcas und Delfinen, die in Gefangenschaft Selbstmord begehen. Ein Delfintrainer, der einst Flipper, den Filmstar, trainierte, hat es erlebt. Einer seiner anderen Stars starb in seinen Armen, indem er einfach zu atmen aufhörte. Für Ingrid ein schrecklicher Gedanke. Ich habe es nie erlebt und ich hoffe, ich werde es nie erleben. Aber nochmal, ich sage, Gefangenschaft ist nichts, was diese Tiere erleben sollten. Wir sind verantwortlich, wenn sowas passiert. Und Schande über alle, die es geschehen lassen. Die Selbstmordfälle werfen erneut die Frage nach der Intelligenz der Delfingattung auf. Sieht die Forscherin darin Parallelen zu menschlichem Verhalten? How can we ask the right question? Ich glaube nicht, dass wir schlau genug sind, um diese Frage zu beantworten. Wir verstehen ihre Sprache nicht. Wir verstehen vieles von ihrem Verhalten nicht. Wir verstehen ja nicht einmal andere Menschen. Schaut euch an, wie wir andere Menschen behandeln. Schaut, wie wir Tiere behandeln. Und das beantwortet schon vieles. Sind sie schlauer als wir? Ich denke, in vieler Hinsicht schon. Weil sie sicher nicht den Planeten zerstören. Weil sie ihren Artgenossen nicht das antun, was wir anderen Menschen antun. All these horrible things that we do to our conspecifics or our own species. Bleibt die Frage, die am Anfang stand. Haben weibliche Tierforscher eine größere Affinität zu Tieren? I would say that for me, I think that women have a lot of empathy. Ich würde sagen, Frauen haben eine Menge mehr Empathie. Sie haben das Fürsorgliche und das Nährende. Es ist natürlich für sie, die Dinge mit einem ganzheitlicheren Ansatz zu sehen. Ich denke, es ist gut, wenn sich ein Wissenschaftler um die Tiere sorgt, die er erforscht, und sie nicht in einem Vakuum studiert. Sie hörten Der Orca, Mythos und Wahrheit von Uli Weißbach. Es sprachen Helma Michel, Rahel Comtesse und Andreas Neumann. Technik Birgit Vetter, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.